Das sind unsere Themen. Flüchtlinge bekommen Zirkusbesuch gespendet, gute Beschilderung für Fahrradfahrer und Drakenburg verliert Abstiegsduell. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Morgen findet eine Sitzung der Stadt Nienburg zum Ausschuss für Finanzen und zentrale Dienste statt. Beginn ist um 17 Uhr im Rathaus in Nienburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Immer mehr Radtouren werden in der Mittelweser-Region angeboten. Unter der Federführung der Mittelweser-Touristik gibt es verschiedene Thementouren mit passenden Informationstafeln. Einige der Touren sind auch zusätzlich ausgeschildert. Es werde aber darauf geachtet, nicht zu viele Schilder aufzuhängen, so Geschäftsführer Martin Fahrland. Weniger ist mehr, dafür qualitativ hochwertig. Und an einer oder eine Thementagesradtour sollte auch ein Thema behandeln, sodass der Gast auch einen Mehrwert hat, wenn er die Tour beradelt. In der Samtgemeinde Grafschaft Hoya hat man auch die Märchensagen-Legendentouren alle zusammengefasst zu einem Grafenring. Also hier sind wir auf dem richtigen Weg. Weniger ist mehr, aber qualitativ hochwertiger sollten die Routen sein. Kürzlich spendete die Landschlachterei Wachtmann aus Nienburg einen Zirkusbesuch für ca. 45 Flüchtlinge der Notunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes in Langendamm. Dieser fand am Samstag auf der Nienburger Festwiese statt. Vor Ort stiftete die Familie Wachtmann den aufgeregten Ankömmlingen ein Getränk und eine Tafel Schokolade. Die hiesige Feuerwehr unterstützte das DRK bei dem Transport der Familien. Bei der Ankunft in Langendamm nach der zweistündigen Vorstellung waren durchweg nur glückliche Gesichter zu sehen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Im Abstiegsduell der Fußballbezirksliga zwischen Drakenburg und Magelohe behielten die Gäste den kühleren Kopf. Den entscheidenden 1:0-Siegtreffer für die Gäste erzielte Daniel Müller in der 73. Minute. Drakenburgs Trainer Wolfgang Axmann hatte wieder einmal das Nachsehen. Das Wetter ist dem SC Magelohe doch ein bisschen entgegengekommen. Wir haben versucht, das Spiel nach vorne zu spielen. Magelohe hat sehr tief gestanden, hat, ja, ich sag einmal, eine Fünferkette gespielt und wir haben es einfach nicht geschafft, hinter diese Kette zu kommen und dementsprechend auch Torchancen rauszuarbeiten. Ich glaube, ein Unentschieden wäre irgendwo gerecht gewesen. Magelohe rückt dank der 3 Punkte auf Rang 12 vor, Drakenburg bleibt Vorletzter. Die restlichen Spiele im Bezirk wurden abgesagt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.